Unterdessen setzte in Italien Vito Cacioferro seinen Aufstieg zum vermutlich größten, einflussreichsten Mafiaboss seiner Zeit fort. Cacioferros über die Jahre angehäuftes Polizeiregister war bemerkenswert. 69 Verhaftungen, keine einzige Verurteilung. In einem Sizilien, in dem alles auf dem Kopf stand, machte ihn der Vorwurf, Petrosino ermordet zu haben, nur noch mächtiger und berühmter. Mit dem Alter, schrieb Petrosinos Biograf Arrigo Petacco, nahm er ein fast königliches Gebaren an und war ja auch tatsächlich so etwas wie ein König. Im Jahre 1914 verhaftete der Secret Service auf der Spur der Fälscherbande um Lupo und Morello Antonio Comito, der 5 Jahre zuvor das Gespräch über Petrosino in dem Bauernhaus in der New Yorker Provinz mit angehört hatte. Während der folgenden langen Befragung entlockte ein Agent dem Italiener, was in jener Nacht geschehen war, in der Ignazio Lupo von Petrosinos Abreise nach Italien berichtet hatte. Comito erinnerte sich, wie baff die Männer angesichts der Neuigkeit gewesen waren. Der, den er als Onkel Vincent kannte, grinste. »Da ist er richtig«, sagte er, »denn da wird er sterben.« Ein anderer, Cito, stimmte ein, »Ich hoffe nur, der Plan geht auf.« Das war das erste Mal, dass Comito von einem Plan zur Ermordung Petrosinos hörte. Er passte gut auf, was die anderen als Nächstes sagten. Lupo klang verbittert, dachte bestimmt an seine Konfrontation mit dem Detective 4 Monate zuvor. »Er hat viele ruiniert«, sagte Lupo. »Ihr alle wisst, dass er sich sogar in der Gruft hat einsperren lassen, wie ein Häftling, um Leute zu belauschen und sie dann zu verhaften.« »Er hat die Kinder vieler Mütter ruiniert«, sagte Onkel Vincent, »und viele weinen noch heute wegen ihm.« Dann erwähnte Lupo einen Kalabrier, den er nach Italien geschickt hatte. »Ein Bote? Der Mörder?« Darüber ließen die Männer sich nicht weiter aus. »Gut gemacht«, sagte einer der Fälscher, ein gewisser Ceccala. Er zwinkerte Lupo zu und erhob sein Glas. »Stoßen wir an, auf unseren Erfolg hier und darauf, dass er hoffentlich stirbt. Zur Hölle mit dieser Carogna, diesem Stück Aas.« Auch Lupo hob sein Glas und trank einen Schluck Wein. »Traurig«, sagte er dann, indem er das Glas wieder abstellte. »Traurig, dass es heimlich getan werden muss und dass man ihn nicht leiden lassen kann, wie er so viele hat leiden lassen. Aber er gibt so groß Acht auf seine Haut, dass es schnell erledigt werden muss.« Nach dem Essen hörten die anderen zu, wie Lupo auf Italienisch sang, vermutlich Volkslieder aus ihrer alten Jugend. Lupo hatte eine gute Stimme und sang wie ein fröhlicher Mann. Alles war bereit. »Sofern wir Comito glauben dürfen, und es gibt keinen Grund, das nicht zu tun«, der Secret Service glaubte ihm jedenfalls, nahm das Komplott gegen Petrosino in Amerika seinen Anfang. Wahrscheinlich standen Lupo und Morello dahinter. Ihr Freund Vito Cacioferro dürfte sich in Palermo um die Details gekümmert haben, auch wenn er nicht selbst geschossen hat. »Comitos Geständnis ist das Beste, was wir zur Verfügung haben, um zu verstehen, was Joseph Petrosino an jenem Abend auf der Piazza Marina zugestoßen ist.«